Wenn du mir nicht den Kaffee lässt, so sollst du auf kein Hochzeitsfest auch nicht spazieren gehen. Ach ja, nur lasset mir den Kaffee da. Da hab ich nun den kleinen Affen. Ich will dir keinen Fischbeinrock nach Itzgerheide schaffen. Ich kann mich leichter zu verstehen. Du sollst nicht an das Fenster treten und keinen Zehn vorübergehen. Auch dieses, doch seid nur gebeten und lasset mir den Kopf stehen. Du sollst auch nicht von meiner Hand ein silbern oder goldnes Band auf deine Haube kriegen. Ja, ja, nun lasst mir mein Vergnügen. Du loses Liedchen, du, so gibst du